Erster, darum müssen wir gut aufpassen, was wir gehört haben. Sonst verlieren wir es vielleicht wieder. Zweiten, Gottes Wort durch die Engel war wichtig. Wer nicht gehorchte, wurde bestraft. Was ist dann mit uns? Dritter, wir dürfen die Rettung durch Jesus nicht vergessen. Jesus hat davon erzählt. Andere haben es gehört und uns davon erzählt. Vierter, Gott hat gezeigt, dass es stimmt. Er tat Wunder und gab uns den Heiligen Geist, wie er wollte. Fünfter, Gott hat die neue Welt nicht den Engeln gegeben. Wir sprechen aber von dieser neuen Welt. Sechster, in der Bibel steht, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Warum kümmerst du dich um ihn? Siebter, du hast ihn ein wenig niedriger als die Engel gemacht. Du hast ihm Ehre gegeben. Achter, du hast ihm alles gegeben. Alles muss ihm gehorchen. Aber noch ist nicht alles unter seiner Macht. Neunter, Jesus war kurz niedriger als die Engel. Aber jetzt ist er voller Ehre, weil er gestorben ist. Er ist für alle Menschen gestorben, weil Gott gut ist. Zehnter, Gott hat alles gemacht. Er will viele Menschen zu sich holen. Darum musste Jesus leiden und sterben, um sie zu retten. Elfter, Jesus macht uns heilig. Wir gehören zusammen. Darum schämt er sich nicht, uns Brüder und Schwestern zu nennen. Zwölfter, er sagt, ich will meinen Brüdern und Schwestern von dir erzählen. In der Gemeinde will ich dich loben. Dreizehnter, und er sagt, ich vertraue auf Gott. Und hier bin ich mit den Kindern, die Gott mir gegeben hat. Vierzehnter, wir sind Menschen mit Blut und Fleisch. Darum wurde Jesus auch Mensch. Er starb, um den Teufel zu besiegen. Der Teufel hat die Macht über den Tod. Fünfzehnter, Jesus befreit uns von der Angst vor dem Tod. Diese Angst hat uns gefangen gehalten. Sechzehnter, Jesus hilft nicht den Engeln. Er hilft den Menschen, die von Abraham kommen. Siebzehnter, darum musste Jesus wie seine Brüder und Schwestern werden. Er ist unser Priester bei Gott. Er hilft uns, damit unsere Sünden vergeben werden. Achtzehnter, Jesus wurde versucht und hat gelitten. Darum kann er uns helfen, wenn wir versucht werden.